Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Unterrichtsformen. 1. Welche Schüler nehmen Nachhilfestunden? Nachhilfestunden sind typisch bei Grundschulkindern, die noch etwas unkonzentriert sind, weil sie zu Hause ihre Games dem Hausaufgabenschreiben vorziehen oder bei Kindern, deren Eltern aus Zeitgründen nicht mit ihnen mitlernen können. Der Nachhilfelehrer kommt vorbei, um die fertig geschriebenen Hausaufgaben durchzulesen und zu korrigieren. Auch in höheren Jahrgängen werden Nachhilfelehrer gerne engagiert. Manche Schüler schaffen es einfach nicht mit bestimmten Schulfächern wie Sprachen oder Mathe. Da wird der Stoff nochmal durchgesprochen, Wörter abgefragt oder Zusatzaufgaben gemacht. In Deutsch habe ich mich schon als Nachhilfelehrer versucht und ein Wortschatztraining mit einem Nachbarsjungen gemacht. 2. Welche Vorstellungen haben Sie über das Studium? Ich möchte Geschichte und Deutsch auf Lehramt studieren und habe bezüglich des Studiums Nachforschungen gemacht. An der Uni wird es Pflicht- und Wahlfächer geben. Letztere kann ich nach meinem Interesse belegen. In den Vorlesungen muss man nur zuhören und mitschreiben. Die Seminare ähneln mehr unseren Stunden in der Mittelschule. Da wird in kleineren Gruppen gearbeitet und aktive Teilnahme erwartet. Im Gegensatz zum Gymnasium werden wir in der vorlesungsfreien Zeit Prüfungen machen müssen. Das soll die härteste Zeit im Semester sein. Alles in allem wird es an der Uni mehr Möglichkeiten geben, Stunden zu besuchen, die uns interessieren. 3. Was würden Sie am Gymnasialunterricht ändern? Ich würde es begrüßen, wenn Gymnasiasten mehr Freiheit bei der Zusammenstellung ihres Stundenplans hätten. Es gibt zwar Spezialklassen für naturwissenschaftliche Fächer oder für Literatur und Geschichte. Trotzdem frage ich mich, wieso man sich in einer Ungarischklasse mit so viel Chemie und Biologie quälen muss. Ich weiß, das ist unrealistisch. Auf Abi-Fächer kann nicht so einfach verzichtet werden. Aber so eine Richtung könnte ich mir schon für die zukünftige Schule vorstellen. Digitaler Unterricht pur, sogar von zu Hause aus, ohne Kontaktstunden. Und ein nach dem Geschmack zusammengestellter Lehrplan, damit man in dem, was man gerne hat, nach Perfektion streben kann. 4. Welche Aufgabe haben Praktikantengymnasien? Praktikantengymnasien nehmen Praktikantinnen, das heißt Lehramtsstudentinnen, vor ihren Uniabschluss auf. Sie ermöglichen ihnen Einblicke in das Schulleben und in die Tätigkeit der Lehrkräfte. Nachdem sie ihr Diplom erworben haben, werden sie selber Gymnasiallehrer und diese Berufung bedarf auch einer praktischen Übung. Sie übernehmen also Stunden in den Klassen unter Aufsicht des Fachlehrers, entwerfen Lehrpläne, korrigieren Tests und so weiter. Es ist nicht zu übersehen, wie anders sie die Stunden abhalten als unsere echten Lehrer. Sie sind noch schüchtern oder ängstlich, ganz und gar ohne Routine. Anfangs halten sie oft zitternd ihre Notizen in der Hand, um nichts Falsches zu sagen. 5. Wie beurteilen Sie die Kompetenzen Ihrer Lehrer? Der gute Ruf einer Schule hängt größtenteils von der Fachkompetenz ihrer Lehrer ab. Ich hatte Glück, weil ich 4 Jahre lang bei topqualifizierten Fachlehrern lernen durfte. Sie zeichnen sich durch den niveauvollen Unterricht und ihr unglaublich großes Wissen aus. Gute Lehrer sorgen für eine angenehme Stimmung und können sogar die Schüler motivieren, die sonst in der Stunde einschlafen würden. All diese Kompetenzen haben sie sich wohl während mehrerer Unterrichtsjahre entwickelt. Routine und Menschenkenntnis spielen dabei ebenfalls eine Rolle. Lehrer unseres Gymnasiums sind Meister des digitalen Unterrichts, da sie ständig an Weiterbildungen teilnehmen, um sich mit den neuesten Unterrichtsmethoden vertraut zu machen.